Welt war steinig und wir sind ein Kinderspiel. Die Hölle kann noch warten, wir sind noch lange nicht am Ziel. Mit dem Herrn an unserer Seite geht es jetzt nur noch bergauf. Und stehen wir vor verschlossenen Türen, dann brechen wir sie auf. Die Hölle kann warten, wir lassen uns noch Zeit. Denn unsere besten Jahre sind noch lange nicht vorbei. Wir lassen keine Zweifel an unserem Lebensziel. Wir wollen alles oder nichts. Sag los, das ist zu viel. Niemals auf, bringen unser Schicksal in den richtigen Lauf. Und was noch geschehen mag, wir geben niemals auf, bringen unser Schicksal in den richtigen Lauf. Wir lassen uns auf.